dass es die letzte Warnung, letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, klarkommen, dass ich so beliebt bin, so beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing. Das ist die letzte Warnung, letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, klarkommen, dass ich so beliebt bin, beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing. Ja, ja, ja. Das ist die letzte Warnung, letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, klarkommen, dass ich so beliebt bin, so beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing. Der Unterschied zwischen mir und dir, es gibt keinen. Meine Texte sind komplex, du solltest mitschreiben. Sonst verleidest du toxische Schäden wie von Giftpfeilen und kannst nicht mal sowas Leichtes wie ein Stift halten. Ich kann auf dich scheißen, dich für toter Dicht halten und in eine schwulen Bar ohne Kompromiss schleifen. Du würdest es nicht peilen, es nur für einen Witz halten. Es nicht checken wie chinesische Schriftzeichen. Mir doch scheißegal, wie teuer du deine Sneaker schätzt. Ich geb zu, dass mich keins deiner Lieder flasht. Rico Rap gehört nicht in mein riesen Repertoire. Keiner hat sich getraut, ich hab's jetzt gesagt. Es war das letzte Mal, Junge, es reicht jetzt. Geh weit weg mit deinem Scheißdreck, Scheißrap. Ich hab keine Zeit für dich und deine ganze Crew, deren Anzeige heißt ein Mann mit Schwanz gesucht. Das ist die letzte Warnung, letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, klarkommen, dass ich so beliebt bin, beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing. Ja, ja, ja. Das ist die letzte Warnung, letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, klarkommen, dass ich so beliebt bin, so beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing. Mit dir zu battlen, das ist mir viel zu doof. Aber nicht ein Pillermann, noch nicht mal unter Mikroskop. Du fühlst dich cool, weil du eine Kette um den Hals trägst. Ehrlich, um cool zu sein, kannst du in den Wald gehen. Ich bin wie ein Tsunami, ich schiebe Welle. Spiel dir mit meinem Rap die Ohren um diese Stelle. Widme ich jedem Rapper, der unzuverlässig sein Flow. Also dir und all den anderen in deinem Boot. Willkommen im Club der Nichtskönner und Schwachmatten. Die lächerlich klingen, sobald sie nur einen Satz sagen. Die zu cool sind für einen Gruß, für einen Handschlag. Für einen Blick sind weder freundlich noch dankbar. Verdammt, ja, kein Unikat und all dem Standard. Ich find das nicht cool, ich find das verdammt arm. Ich rede wirklich niemand persönlich an. Sonst denkt der eine noch, es wär persönlich, Mann. Das ist die letzte Warnung, letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, klarkommen, dass ich so beliebt bin, beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing. Ja, ja, ja. Das ist die letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, klarkommen, dass ich so beliebt bin, so beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing. Das ist die letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, klarkommen, dass ich so beliebt bin, beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing. Das ist die letzte Warnung an die, die einfach nicht damit klarkommen, dass ich so beliebt bin. Spür das Feeling, wenn ich das Lied sing.